Körper stirbt. Die Zellen sind dafür gemacht, ewig zu leben und generieren sich alle paar Monate aufs Neue. Komisch nur, dass die meisten Menschen viel früher sterben und leidvoll sterben. Ja, natürlich, aber du kannst sehen, ältere Menschen hören auf, aktiv zu werden in den meisten Fällen. Du meinst, sie sind selbst schuld dann daran? Es geht ja nicht um Schuld, das ist Ursache und Wirkung. Ja, gut, aber in den meisten Fällen. Aber die Einstellung der älteren Leute, oder es sterben ja auch jüngere Leute, ist Schuld, dass sie sterben. Nö, es geht nicht um Schuld. Das ist die Ursache, natürlich. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ältere Leute hören in den meisten Fällen auf, aktiv zu werden. Wenn du nicht mehr aktiv bist, also wirklich körperlich dich betätigst und Muskelaufbau treibst, leidet dein Skelettsystem. Dein Skelettsystem geht flöten, gehen deine Organe flöten, geht die Blutzirkulation flöten, treten Krankheiten auf, führst zum Tod. Okay. Kann vermieden werden. Aber wie kann man das vermeiden? Ist das nicht der Lauf der Zeit, altert? Noch kann man das Altern ja nicht durch genetische Eingriffe verändern oder aufhalten. Es ist doch der Lauf der Zeit. Ich habe eine alte Mama, der könnte ich Zimmer erzählen. Die macht auch ganz viel, aber da gibt es einfach natürliche Prozesse, die sind einfach nicht aufzuhalten. Ja, doch, die sind schon aufzuhalten. Aber wenn du natürlich meinst, dass die nicht aufzuhalten sind, dann sag das mal alten Leuten, die Verschleißerscheinungen haben, die vielleicht ihre Sehkraft verlieren oder und so weiter. Was es also an Alterserkrankungen gibt, denen willst du sowas sagen? Das ist doch absurd. Sagen wir es mal so. Es gibt ein individuelles Bewusstsein, es gibt natürlich ein Massenbewusstsein. Und das Massenbewusstsein führt darauf hinaus, dass Menschen, sagen wir mal, mit 90 Jahren sterben. Aber eigentlich ist das nicht notwendig. Du kannst länger leben. Da gibt es aber noch eine zweite Komponente dazu. Und das ist die, dass wir uns mit unserem Körper identifizieren. Ja, unser Bewusstsein ist unsterblich. Und unser Bewusstsein geht durch mehrere Körper. Ist auch schon wieder so eine steile These. Unser Bewusstsein ist unsterblich. Woher weißt du das? Warst du schon mal unsterblich? Die Frage ist ungültig, ob man schon mal unsterblich war. Entweder man ist unsterblich oder nicht. Woher weißt du, dass das Bewusstsein unsterblich ist? Weil es mittlerweile, weil Bewusstsein nicht körperlich ist und nur ein Körper kann sterben. Und das Bewusstsein kann nicht sterben. Woher weißt du das? Das geht, weil das nicht geht. Das ist fake. Das ist per Definition unmöglich. Aber das ist doch eine absurde ideologische These. Das kannst du so sagen, das kannst du glauben, so wie ein Gläubiger sagt, ich glaube an die Seele und an eine Wiedergeburt. Aber du kannst doch nicht sagen, das ist wirklich so. Die Frage ist erstmal, was ist Sterben? Du hast gesagt, das Bewusstsein ist unsterblich. Das heißt für mich, was mein Bewusstsein ausmacht, wird ewig irgendwo sein. Woher weißt du das? Innere Überzeugung. Okay, und schon sind wir beim Glauben. Du glaubst es, ich glaub's nicht. Ende der Diskussion. Ist vollkommen legitim. Ist natürlich beides schöpferisch. Wie alt willst du denn eigentlich körperlich werden? Du hast gestern schon eine Zahl genannt, sag's nochmal. Das weiß ich, also ich weiß nicht. Ich habe für mich so im Spaß 437 festgelegt. Ob ich da hinkomme, weiß ich nicht, aber es ist immerhin schon mal. Ich halte fest, 437 Jahre möchtest du werden. Lass du selbst. Ob der Körper so lange mitmacht, weiß ich nicht. Aber vielleicht lege ich ihn ab und hole mir einen neuen. Das kann ja sein. Also jetzt, Reinkarnation ist ja mittlerweile bewiesen. Ach, das ist auch schon bewiesen. Du bist ja doll drauf. Da musst du dich nur entsprechend informieren. Wenn du zum Beispiel auf YouTube gehst, findest du ausreichend Beispiele von. Ah super. YouTube sagt mir jetzt, wie es im Jenseits weitergeht. Das ist der Beweis. Nein, das sagt dir nicht YouTube, aber da gibt es ausreichend Dokumentationen von kleinen Kindern, die ein Wissen haben, das sie gar nicht haben könnten. Aber das ist doch kein Beweis. Es ist doch wirklich kein letztendlicher Beweis. Lass mich nur kurz ausreden. Es läuft letzten Endes immer aufs Gleiche hinaus. Es geht nicht darum, ob du recht hast oder ich recht habe. Aber du willst mich überzeugen? Das ist das Problem. Möchte ich auch nicht. Ich will dich nicht überzeugen. Ich muss gar keinen überzeugen. Du bist doch vom Beruf Coach und willst die Leute schon ihr Glück ihnen zeigen. Nein. Nein. Nein. Und das ist, nein, das will ich nicht. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte Ihnen, oder was ich Ihnen zeige, ist, wie Schöpfung funktioniert, wie Bewusstsein funktioniert und welche Rolle Sie in diesem großen Universum spielen und welche Macht und Kraft in Ihnen spielen. Aber das ist ja auch schon, bist du Jesus? Das ist ja auch schon vermessen, welche Rolle Sie in diesem Universum spielen. Ich höre gerade, Helmer. Guck mal, Jürgen, wenn du auf diesem Planeten bist, du meinst, gehen wir mal von deiner Situation. Ja. Also du glaubst, was du sagen, ich sag mal, du 80, 85, vielleicht 90 Jahre alt werden. Wenn du diese relativ beschränkte Zeit auf diesem Planeten hast, dann möchtest du doch das Beste draus machen. Du möchtest doch ein richtig geiles Leben leben. Nicht ein richtig geiles Leben, sondern ein ordentliches Leben. Ja, ein ordentliches Leben. Und manche Menschen wollen halt ein bisschen mehr als ordentlich, die möchten eben ein bisschen ihre Marke hinterlassen, sozusagen. Die möchten einfach mehr aus ihrem Leben rauskitzeln. Und sie möchten insbesondere dann ein bisschen mehr aus ihrem Leben rauskitzeln, wenn ihr bisheriges Leben, ich sag's mal, gelinde, suboptimal war. Wenn sie sagen, und viele kommen da an mit 40, manche mit 55, und ich sehe die bei meinen Vorträgen, bei meinen Seminaren, die wollen mehr wissen. Also du willst den Leuten zeigen, wie man richtig lebt. Ich sage Ihnen oder ich zeige Ihnen, wie man richtig denkt. Ah. Woher weißt du, wie man richtig denkt? Aus dem Master Key System. Aus der eigenen Erfahrung. Das hast du gestern schon mal erwähnt. Das müsstest du jetzt nochmal erklären. Ein Master Key heißt so auf Deutsch Universalschlüssel oder Generalschlüssel. Das ist ein Schlüssel, der alle Türen öffnet. Hier geht es aber nicht um physische Türen, sondern um Türen zu unserem Leben. Das heißt eigentlich die drei Pfeiler Gesundheit, Wohlstand und Liebe, partnerschaftliche Erfüllung. Das sind die drei Hauptpfeiler in unserem Leben, in jedem Leben. So, wo ist der Schlüssel jetzt? Welcher Schlüssel öffnet alles? Der Schlüssel, es ist nicht kompliziert, es ist komplex, aber es ist primär ein Verständnis der Interaktion zwischen deinem Verstand, deinem bewussten Verstand und deinem Unterbewusstsein. Noch bin ich so klug wie vorher. Ja, da hört es bei den meisten Leuten auf, weil sie nämlich keinerlei Ahnung von ihrem Unterbewusstsein haben. Während wir beide hier sprechen, funktionieren bei dir Millionen von Prozessen, ohne dass du dir nur einen einzigen Gedanken darüber machst. Okay, das sind alte Weisheiten. Das ist nichts Neues. Nee, okay, das ist da eine. Das hat der alte Freud uns schon gesagt. Richtig, es laufen also viele Prozesse ab, die unterbewusst sind, die nicht in deinem Bewusstsein registriert werden. Wir kommen zum Schlüssel. Prima. Es gibt, sagen wir, in unserer Welt, in unserer Menschenwelt gibt es eine Polarität. Es gibt oben und unten, es gibt dicht dran und weit weg, es gibt Tag und Nacht, es gibt Ebbe und Flut, es ist alles polar gegenübergesetzt. Und so gibt es auch eine Polarität zwischen deinem Wachbewusstsein und deinem Unterbewusstsein. Dein Wachbewusstsein wird über die Sinne wahrgenommen. Da sind wir uns auch einig. Du kannst sehen, du kannst fühlen, du kannst schmecken, du kannst riechen, du kannst hören. Okay, vielleicht nicht so lange Einleitung. Ja. Kommen wir gleich. Deine Sinneswahrnehmung ist relativ, weil alles immer in Bezug zu etwas steht. Dein Unterbewusstsein ist aber nicht relativ, das ist absolut. Ich sag mal ganz kurz zwischendurch nochmal kurz für die Leute, die gerade hier reinzappen. Wir sind hier nicht bei Astro TV. Klammer zu, bitte weiter, Helmer. Nein, Jürgen, es ist wichtig. Es ist deswegen wichtig, weil es nicht in der Schule gelehrt wird. Immer noch nicht. Es ist deswegen wichtig, weil es nicht in der Universität gelehrt wird. Weil es aber für ein wohlgelebtes Leben, vor allem wenn du Probleme hast mit der Gesundheit, mit den Finanzen oder mit einer Partnerschaft, wirklich wichtiges Wissen ist. Und das hat nichts mit Religion zu tun, das hat nichts mit Esoterik zu tun. Das ist einfach nur ein Verständnis, wie du funktionierst. Ja, du hast ja schon viele Minuten gesprochen und wir sind immer noch so schlau wie vorher. Ich mach mal einen Vorschlag. Ja, Lass mich das kurz mit dem Unterbewusstsein noch abschließen, dann sind wir am Ziel. Okay. Dein Unterbewusstsein nimmt die Befehle auf, die dein Wachbewusstsein gibt. Ja, ja, okay. Und die Aufgabe deines Unterbewusstseins ist, und jetzt hör gut zu, ist Leben auszudrücken und Zustände allgemein zu verbessern. Und diese Eigenschaft des Unterbewusstseins ist die riesige Chance jedes Individuums, seine Lebensumstände zu verändern, wenn es nur die richtigen Impulse runterschickt vom Wachbewusstsein ins Unterbewusstsein, das heißt vom Verstand. Und das tust du übers Denken. Okay. Übers bewusste Denken. Wir machen jetzt hier mal einen Schnitt. Ja. Ich verstehe immer noch Bahnhof. Da kann man natürlich wunderbar reden und kann riesige Wortblumen verbreiten. Wir nehmen mal eine Zuschauerin noch dazu. Höre ich nämlich. Waltraud ist hier. Ja. Hallo Waltraud. Hallo Domian. Hallo Waltraud. Wie alt bist du? Ich bin 59. 59. Wir sind jetzt zu dritt verbunden. Helmer ist hier, Waltraud ist hier und ich bin auch noch hier. Grüß dich, Waltraud. Ja, hallo. Waltraud, du wolltest etwas, ich vermute mal, zu Helmer sagen. Ja, behauptet ja, dass man das selber steuern kann. Mit dem Sterblichsein. Wie alt man werden will. Ja, das ist natürlich die heftigste These, die er vertritt, ja. Was ist mit den Leuten, die mit einem Gendefekt geboren werden, an Mukoviszidose erkrankt sind? Ich habe zwei Kinder gehabt, eins ist schon gestorben. Und wie sollen die das beeinflussen? Klare Frage, Helmer. Klare Antwort. Du kannst keine Kräfte ausdrücken, die du nicht besitzt. Das heißt, die können also nichts machen. Es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht machen kann. Es gibt bestimmte Sachen, die jeder Einzelne von uns nicht machen kann. Aber im Bereich des Machbaren haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir in Anspruch nehmen. Und Moment, lass mich diesen Satz zu Ende führen. Wir nehmen diese Möglichkeiten nicht in Anspruch, weil wir uns ihrer nicht gewahr sind, weil wir kein Bewusstsein dafür haben. Und wir haben kein Bewusstsein dafür, weil uns das nicht gelehrt wird. Okay. Jetzt hast du dich aber geschickt rauslaviert. Ja. In diesem Fall, sagst du, besteht nicht die Möglichkeit des einzelnen Menschen, die Kraft zu aktivieren. Besteht denn die Möglichkeit? Doch, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du kannst keine Kräfte ausdrücken, die du nicht besitzt. Du kannst dir aber bestimmte Kräfte aneignen. Okay. Moment. Also das Kind, das an Mukoviszidose gestorben ist, hat diese Kräfte nicht. Sagst du? Sagst du ja oder nein? Ich bin nicht in der Lage, über individuelle Fälle zu urteilen. Jeder Mensch ist doch individuell. Es gibt doch so viele Fälle, wo das Beispiel von Waltraud fand ich sehr einleuchtend. Da kommt jemand mit einem Gendefekt auf die Welt. Hat er Kräfte, dagegen anzugehen? Wenn es diesen berühmten Schlüssel gibt, dann müsste ich den ja einfach haben oder mir zulegen und dann wäre meine Tochter noch am Leben oder was? Waltraud, es gibt ein Buch von Bruce Lipton, das heißt Intelligente Zellen. Keine Zitate von Büchern. Sag du mal, du bist gefragt jetzt. Du vertrittst ja diese These. Das ist mir zur Verfügung stehende Wissen. Dann sag einfach den Inhalt. Würde jetzt zu weit führen, weil wenn ich schon von Bewusstsein und Unterbewusstsein spreche, ist das schon recht. Aber ich finde die Frage von Waltraud völlig eindeutig. Da kann man auch eine klare, eindeutige Antwort drauf geben. Hat dieses Kind keine Chance gehabt? Doch, hat es. Wie hätte es diese Chance nutzen können? Das weiß ich nicht. Moment, stopp. Das kann ich dir sagen. Es hätte, und das mag jetzt für Waltraud vielleicht nicht befriedigend klingen, aber es hätte sein Bewusstsein ändern können. Und dann hätte es die Krankheit überwinden können. Richtig, weil es gibt Leute, die holen sich aus dem Rollstuhl wieder raus. Es gibt Leute, die heilen sich von Multiple Sklerose. Das ist jetzt eine Beleidigung an alle Menschen, also die zuhören. Also nein, das ist purer Schwachsinn, was du da erzählst. Tut mir leid. Ja, also ich kann das anders nicht ausdrücken. Wirklich nicht. Wir haben alles getan, alles versucht. Die hat für 3 Monate im Koma gelegen, auf eine neue Lunge gewartet. Es ist alles getan worden. Der Körper war irgendwann so krank, dass er es nicht mehr geschafft hat. Und du kommst mir mit so einem Blabla daher. Also das kann ich nicht akzeptieren. So, tut mir leid. Waltraud, das akzeptiere ich auch, dass du das nicht akzeptieren kannst. Das ist deine Meinung. Ich versuche nur ein bestimmtes Wissen zu vermitteln, damit die Menschen wieder zu ihrer Kraft kommen. Ja, aber das Menschen was ist denn in der Natur? Die Natur stirbt jedes Jahr und kommt im nächsten Jahr, im Frühjahr wieder. Das ist so vorgesehen bei uns. Richtig, ich kenne keinen, der 150, 200 Jahre alt geworden ist, weil es nicht vorgesehen ist. Und ich möchte auch gar nicht werden, da ist ja nachher keiner mehr da, mit dem ich mich unterhalte. Das sind ja alles Fremde für mich. Du trittst natürlich Leuten sehr nahe, die zum Beispiel Kinder verloren haben an schweren Erkrankungen. Natürlich. Und das verdeutlicht auch die Absurdität dessen, was du sagst. Natürlich, es ist ein sensitives Thema, vor allem wenn es um Familienmitglieder geht, wenn es um Tod geht, wenn Menschen eigentlich früher gestorben sind, als man erwartet hätte. Aber das ist ja unser Thema. Naja, Waltraud sagt aber auch, ne, die Natur kommt und geht und so kommen und gehen auch wir Menschen. Und wir sind leider zu sehr verhaftet in unserem physischen Körper. Und deshalb sagte ich auch vorhin, na, wir sollten das nicht zu sehr auf unseren physischen Körper beschränken, weil wir doch kommen und gehen. Wir sind nicht nur einmal auf diesem Planeten. Dafür gibt es ausreichende Hinweise. Du hast ja gestern gesagt, dass du Seminare gibst. Oder ein Coach, eine Art Coach. Und da geben die Leute noch Geld für aus, für so einen Schwachsinn. Tut mir leid. Glaubst du, Helmer, lass mich fragen, glaubst du, dass wenn du mit Waltraud einen ganzen Tag zusammensitzen würdest, dass du sie überzeugen könntest? Nee. Das sage ich dir schon mal direkt, da kannst du machen, was du willst, das funktioniert nicht. Nö, aber weißt du, ne, das ist Waltraud, ich nehme dir das nicht übel, aber Jürgen, guck dir an, Waltraud hat eine negative Einstellung, ist ablehnend der Thematik gegenüber und hör mal, ist eine negative Einstellung. Moment. Das ist keine negative Einstellung, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Sie hat ihr Kind verloren. Ja, das ist keine negative Einstellung. Waltraud, du hast keinerlei Erfahrung mit mir gemacht. Du hast ein Vorurteil mir gegenüber und der Thematik gegenüber. Ja, wenn ich so ein Blödsinn höre, dann kann ich nichts anderes denken. Tut mir leid. Meine Erfahrungen sind anders. Waltraud, auch das ist ein schöpferischer Akt und das ist Jürgen und ich möchte, lass uns kurz dabei bleiben, weil das absolut typisch ist und also dass ich meine, das ist nicht werten, sondern das ist typisch, das ist normal. Wenn in solchen Situationen, die emotional aufrührend sind, meinen Menschen wirklich keine andere Wahl zu haben und sie haben immer eine Wahl, weil Waltraud hat, es zwingt jetzt keiner, niemand zwingt Waltraud jetzt auf diese Art und Weise zu reagieren. Waltraud könnte auch sagen, Helmer, ich kenne dich zwar nicht, ich weiß nicht, was du tust, aber ich bin offen und höre mir das gerne mal an. Aber das ist doch so ein Psychogesäusel, Mensch. Waltraud hat ihr Kind verloren, Mensch. Und du erzählst uns hier, dass dieses Kind, das eine schwere Erkrankung hatte, eigentlich durch seine eigene geistige Kraft hätte überleben können. Das ist doch absurd. Jürgen, schau doch, wir bringen uns durch unsere eigene geistige Kraft um und genau durch unsere eigene geistige Kraft können wir eben auch Leben verlängern und Zustände verbessern. So, jetzt reden wir uns im Kreis. Haben wir heute die Medizin. Ja. Deshalb haben wir heute die Medizin kann aber auch nicht alles. Dann sag mal das einem schwer krebskranken Menschen. Ganz genau. Dann sag das mal einem. Ja, da haben wir zum Beispiel Hanföl. Bei krebskranken Patienten. Okay. Und das hilft alles, dann. Du meinst Hanföl. Helmer, das ist wirklich jetzt absurd. Es gibt ganz berühmte Fälle, wo Kinder auf natürliche Basis von Krebs geheilt werden sollten oder auch Erwachsene. Die sind nachher elendig verreckt. So möchte ich das mal ausdrücken. So, wir haben jetzt einen Disput hier geführt. Die Waltraud hat sich zu Wort gemeldet und mit Helmer haben wir auch nochmal gesprochen. Helmer hat eine spezielle Sichtweise der Welt. Sei ihm auch gegönnt, dass er das so haben kann. Wir haben uns gestritten darüber. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, jetzt brechen wir es mal ab und jeder macht sich seine Gedanken. Und ich bin so gespannt, ob Helmer 400 Jahre alt wird. Ich werde dann vom Jenseits gucken und denken, Mensch, der hat recht gehabt. Er ist 400 Jahre alt. Ihr Lieben, danke für eure Meinungsäußerung, für den heftigen Schlagabtausch und für die gute Diskussion. Ich danke euch vielmals. Jürgen, ich danke dir für die Zeit. Herzlichen Dank. Helmer und Waltraud, tschüss. Tschüss, Jürgen, alles ciao. Gute. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt sind wir aber hier außer Atem. Was? Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist Sabine. Sabine ist 59. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Liebe Sabine, was geht's bei dir? Ach, die Partnerschaft. Ach, die Männer. Ja, genau. Der eine nur. Was ist los? Er hat sich verliebt in eine Jüngere. Mmh. 34 Jahre. Wie lange seid ihr beiden zusammen? 22 Jahre sind wir verheiratet. Und jetzt kommt da so ein 34-jähriges junges Ding. Und das könnte meine Tochter sein. Seit wann ist er verliebt? So ungefähr 3 Monate. Und er ist so in deinem Alter? Er ist 62. 62, mhm. Hat er es dir denn gleich gesagt? Nee, hat er nicht. Natürlich nicht, was frage ich so? Nein, ich hab's halt rausgefunden. Ne? Wie hast du es rausgefunden? Hast du geschnüffelt? Geschnüffelt kann man das nicht nennen. Er hat auf einmal angefangen Rad zu fahren und hat dann gesagt, er hätte jetzt einen persönlichen Coach. Ah ja, okay. Mhm. Also sind die dann zu zweit gefahren. Hat sich schicke Klamotten gekauft? Noch nicht, nee. Macht sich überhaupt ein bisschen auf jugendlich? Ja, jetzt ja. Natürlich. Ja, klar. So, und dann wurdest du misstrauisch. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt direkt, was da läuft, ob da was läuft. Nein, um Gottes Willen, das ist ein Vater-Tochter-Verhältnis. Da läuft gar nichts. Aber irgendwann hat er es halt zugegeben, weil er dann nachts weggefahren ist und erst gegen morgen wieder nach Hause gekommen ist. Und was hat er jetzt konkret zugegeben? Dass er sich verliebt hat. Dass er sich wirklich verliebt hat in die. Und die Frau. Wenn diese Augen mich ansehen, sagt er, dann diese Jugendlichkeit, diese Frische, er hat sich total verliebt. Das sagt er dir so, wenn diese Augen. Ja. Boah, ist das bitter. Ja. Das heißt mit anderen Worten, du, Olle Nummer. Er findet mich nicht mehr attraktiv. So ist das. Ja. Ich meine, das kann man, sowas muss man ja seiner Partnerin nicht... Das hat er mir auch so nicht, gesagt. Ja, das finde ich... Er hat ja auch zu dir, er ja, findet dich nicht mehr... Ja, das hat er mir auch so gesagt. Mhm. Habt ihr Kinder? Er hat eine Tochter aus erster Ehe und ich habe eine aus erster Ehe. Mit seiner hat er gesprochen. Und die hat auch gesagt, Mensch, Papa, das wird wieder. Das ist jetzt, du hast dich verliebt und das hört wieder auf. Hat die junge Frau sich denn eigentlich in ihn auch verliebt? Inzwischen wohl schon, ja. Sie hat mir erst immer gesagt, da ist nichts, das ist wie mein Papa, das ist nichts und hin und her, aber inzwischen wohl doch, ja. Und wie oft ist er jetzt bei ihr? Also momentan ist er im Krankenhaus, beziehungsweise in der Kur, nach einer Operation. Aber keine schönheitschirurgische Operation, nein, damit nein, er ein bisschen fitter und jünger aussieht. Nein, nein, das nicht. Damit er beweglich ist, ha. Ja. Ja. Und ja, vorher ist dann nachts einfach weggefahren, ne? Manchmal 3-4 Mal die Woche. Das heißt, du liegst dann zu Hause im Ehebett und richtig, weißt, und denke, er ist da drüben, ja, wo auch immer, und ist jetzt... Ja. Was hat er denn gesagt, wie das jetzt, wie das weitergehen soll, wie das weiterverlaufen soll? Er weiß es selber nicht. Er will jetzt noch mit einem Psychologen sprechen in dieser Kur. Er weiß nicht, ob er sich wirklich nur in diese Jugendlichkeit verliebt hat oder ob es wirklich was Ernstes ist. Er kann es mir noch nicht sagen. Das hört sich ziemlich passiv an von deiner Seite. Was denkst du denn, wie du dich verhalten wirst? Was ist deine Position? Also ich liebe ihn immer noch. Ich würde ihn gern behalten. Ich könnte das vielleicht verzeihen, aber nicht vergessen. Ich weiß nicht, was danach passiert. Was müsste er tun, damit du sagst, okay, schwamm drüber? Die Frau müsste weg, auf jeden Fall. Wann muss die weg? Sofort. Okay, hast du es ihm so gesagt? Ja. Klar gesagt? Er hat gesagt, er muss jetzt erstmal diese Kur überstehen und dann sehen wir weiter. Wie lange ist er in Kur noch? Noch 10 Tage. Okay, das ist absehbar. Ja. Die Zeit kannst du ihm ja geben. Ja. Bist du konsequent, würdest du sagen? Wenn nicht, dann gehe ich. Ja. Wirklich? Ich denke schon, ja. Das fällt ja vielen Ehepartnern, egal ob Frauen oder Männern, auch schwer. Ja, man hat ja auch inzwischen ein Alter erreicht, ne, wo man sagt, stehe ich nochmal allein auf eigenen Beinen? Mhm. Das ist ja alles nicht so einfach. Mhm. Weiß er das, dass du dann schon auch eine konsequente Frau bist? Nee, ich glaube nicht. Nee, er versucht sich immer noch eine Hintertür offen zu lassen, habe ich das Gefühl. Na, der kennt dich ja schon, der weiß ja, wie du in anderen Situationen bist, ob du knallhart deine Sachen durchziehst. Nee, oder ich bin eher ein weicher Typ. Ah, siehst du. Das heißt, der wird so intuitiv, da sind wir beim Unterbewusstsein von Helmer gerade wieder, wird der dir auf der Nase rumtanzen und dich hinhalten und nochmal ein bisschen warten. Und ja, und aber so geht's auch nicht. Ich will ihm aber auch nicht das Geschäft kaputt machen. Also wenn das jetzt wirklich öffentlich wird, das weiß ja meine Tochter nicht, weil ich habe Angst, die entzieht ihm dann auch die Enkelkinder, die er unheimlich liebt. Du hast gar nicht das Geschäft kaputt gemacht. Was für ein Geschäft? Ja, wir haben ein kleines Lokal. Ah. Und wenn das jetzt öffentlich wird, dann wird das Geschäft zurückgehen, logisch. Meinst du? Ja, bin ich fest von überzeugt. Meinst weil ich du? Bin eigentlich sehr beliebt überall. Ah ja. Letztendlich trotzdem, Sabine, finde ich, das darf kein Argument sein. Nee, das kann auch nicht das Argument sein, das stimmt schon. Dann ist es halt so und dann ist es auch sein Weg, wenn das Geschäft dann schwieriger ist. Wenn, dann muss er sich entscheiden, ja, logisch. Und mit den Enkelkindern, na gut, dann ist das halt auch so, wenn das erst mal... Da muss er dann auch mit leben. Ne? Nochmal, das habe ich gerade gar nicht... Also deine Tochter weiß es nicht. Nein. Wieso hast du es ihr bisher verheimlicht? Weil ich ein bisschen Angst habe, dass es dann öffentlich wird. Bis jetzt weiß es ja noch keiner richtig. Weil sie eher dann erzählt. Ja. Sie würde es nicht für sich behalten. Stellt euch mal vor, ja. Hm. Wollen wir hoffen, dass sie heute Abend hier nicht zuhört. Das hoffe ich auch mal. Ja. Wenn es denn so ist, habe ich Pech gehabt. Fährt der, wenn er sich mit seiner Freundin trifft, in deren Wohnung? Nee, das geht nicht. Die wohnt mit einer Freundin zusammen. Und wo treffen die sich? So wie er sagt, auf der Raststätte wird Kaffee getrunken, wird viel geredet. Ja, Moment, aber er bleibt über Nacht weg. Ja, er bleibt stundenlang weg. Nicht über Nacht, aber stundenlang. Ach so, dann sitzen die irgendwo in der Raststätte im Auto und im haben Auto Spaß vielleicht, im Auto. Ja, ja. Ah, Sabine, das ist so verletzend für dich, finde ich. Ja, natürlich. Ah, das ist so verletzend. Das darfst weiß du... er auch. Er sagt, ich weiß, dass ich dir so weh tue, aber ich kann momentan nicht Ach, anders. Ach, der Arme. Ja. Nein, ich finde, dass du gut... Gib ihm jetzt diese 10 Tage dann noch. Ja. Und dann musst du wirklich dein Ding durchziehen. Mach es nicht lange mit. Nee, das kann ich auch du, nicht. Du das halte ich nicht mehr aus. Du verlierst die Achtung vor dir selbst. Wir sehen uns jeden Tag bei der Arbeit. Ich halte das auch nicht mehr aus, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Mhm. Ich weiß dann, sie kommt morgens, sie ist dann bei ihm gewesen. Jetzt, die fährt ja abends nach Feierabend zu ihm in die Kur. Ach, das auch? Ja. Das geht nicht lange, Sabine. Nee, das geht auch nicht mehr. Und du musst wirklich, wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, dann musst du auch zu dieser Entscheidung stehen. Ja. Sonst verlierst du total an Glaubwürdigkeit. Ja. Mir klar, ja. Wie oft telefoniert ihr miteinander jetzt aus der Kur, du und dann? Eigentlich täglich. Ja. Ist das dann auch Thema? Ist dieses ein Thema? Ja, ich spreche ihn dann schon mal an. Na ja, du wirst ja noch heute Abend Besuch kriegen oder so in der Art. Manchmal sagt er ja, manchmal sagt er auch nee, heute nicht. Sabine, ich kann dir nicht mehr sagen. Lass es nicht so lange mit dir machen. Und ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, dann zu sagen, ihm zu sagen, entscheide dich jetzt. Ja. Willst du diesen Weg gehen oder willst du unseren Weg gehen? Richtig. Du liebst ihn noch, sagst du? Ja. Wobei ja die Liebe, finde ich, auch immer Kratzer bekommt, wenn ein Partner einem so etwas antut. Richtig. Ja? Ich weiß nicht, ich sag immer, das ist wie eine Suppenschüssel. Die ist dann geklebt, ob die dann noch hält, weiß man nicht. Du musst aufpassen, dass du nicht den Mann von früher nur liebst. Den gibt's nicht mehr. Das stimmt, ja. Mhm. Sabine. Ja, wenn die zwei sich ansehen, dann denke ich immer, so bist du früher auch gewesen. Dann wird die Stimme so weich und die Augen so groß und es ist furchtbar mit anzusehen, ganz furchtbar. Sabine, gib ihm diese paar Tage noch und dann stelle ihn klar vor die Alternative, was er will. Ja. Und da musst du alle Konsequenzen in Kauf nehmen, die damit verbunden sind. Geschäftliche Trennung, Ruf. Der Ruf wird dann irgendwie anders sein als vorher. Mhm. Aber du stehst ja gut da. Eigentlich schon, du, ja. Bei den Leuten, bei allen Leuten stehst du gut da. Ja, er muss selbst damit klarkommen dann. In diesem Sinne. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Sabine, von Dankeschön. Herzen. Dankeschön. Tschüss, Sabine. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, jetzt muss ich euch was erzählen. Ich habe ja am Dienstag euch darauf hingewiesen, dass die WDR-Koproduktion, der Film über diese Sendung, Domian, Interview mit dem Tod, nun fast fertig ist und dass es eine Premiere gibt am 1. November in der Lichtburg in Essen. Und ich bin ganz von Socken, wir alle sind ganz von Socken. Es haben sich so viele Menschen interessiert gezeigt, und haben sich angemeldet für diese Premiere, dass wir die gar nicht alle in die Lichtburg hineinbekommen. Und jetzt haben wir etwas Neues entschieden, eine neue Entscheidung getroffen. Es wird insgesamt 3 große Premieren geben. Die Premieren sehen so aus, dass der Film gezeigt wird. Und dann gibt es anschließend eine große Talkrunde in prominenter Besetzung und mir und euch. Das heißt, es wird ein großes Gespräch geben zwischen den Prominenten auf der Bühne und euch, dem Publikum. Und das wollen wir 3-mal machen. Und wir haben jetzt, ich hatte euch ja schon den 1. November genannt in Essen. Es gibt dann noch eine Premierenveranstaltung in Essen am 6. Dezember. Und eine Premierenveranstaltung, auf die ich mich sehr freue, in Berlin. Und zwar am 15. oder 22. November. Das steht noch nicht ganz fest und auch die Örtlichkeit steht noch nicht ganz fest. Das ist für mich auch eine besondere Freude, in Berlin diese Premiere zu haben, denn Berlin ist ja, wie ihr wisst, meine Stadt. Ihr könnt, um für weitere Informationen euch reinklicken, auf www.domian-der-film.de. Und wir werden das so organisieren, dass natürlich die, die sich zuerst angemeldet haben, natürlich dann auch einen Platz bekommen oder eine Karte bekommen. Sonst wäre das ja ungerecht. Also, 1. November in Essen, 6. Dezember in Essen in der Lichtburg und am 15. oder 22. November in Berlin der WDR koproduzierte Film Domian, Interview mit dem Tod. So, ihr Lieben. Jetzt machen wir weiter. Übrigens, unsere erste Sendung nach der Sommerpause ist der 31.8. Das schon mal zu eurer Information. Heute ist ja die letzte Sendung und es geht jetzt weiter mit Agatha. Und Agatha ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Agatha. Hallo. Agatha, was geht's bei dir? Ich bin Akt- und Erotikfotografin und wollte so ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Das ist doch sicherlich ein spannendes Leben, oder? Allerdings, ja. Akt und Erotik, Fotografin, also das heißt, du fotografierst, lässt dich nicht fotografieren. Genau. Wie wird man sowas? Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fotografin. 2011 habe ich sie abgeschlossen. Dafür bin ich damals aus Köln nach Saarbrücken gezogen. Und als ich dann fertig war mit der Ausbildung, konnte ich nicht übernommen werden. Habe mich dann selbstständig gemacht, erstmal nebenberuflich, später dann hauptberuflich. Habe seit 2011 ein eigenes Fotostudio auch in der Stadt. Mhm. Und der Thema Erotik hat, ja, das Thema hat mich schon immer sehr fasziniert. Weil das ist das ehrlichste Thema überhaupt. Die Menschen sind am ehrlichsten, wenn sie nackt sind. Und ich bin ein Fan von authentischen Fotos oder authentischen Szenen. Wenn ich den Playboy durchgucke, sind die da am ehrlichsten und authentischsten? Nein. Das sieht man an den Augen. Ja, das sage ich auch meinen Kunden. Immer ein ehrliches Lachen sieht man immer an den Augen. Und ich versuche immer eine freundschaftliche Atmosphäre zu... Ich glaube, wenn du mit der Kamera in Rügen oder weiß ich wo auf dem FKK-Strand spazieren gehst und die Nackten da liegen siehst, die sind ehrlich. Da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt. Aber die darf man natürlich nicht fotografieren da. Das wäre übel. Okay, also du hast dich dafür entschieden. Und ja, wen genau fotografierst du jetzt? Also ich fotografiere zum einen Privatpersonen, Frauen zum Beispiel, die noch einmal sehen wollen, wie sexy sie sind, oder Kalender für ihre Männer machen wollen, aber auch professionelle Damen, die sich damit im Rotlichtmilieu präsentieren. Ach so, du fotografierst auch Huren, Prostituierte, quasi, damit die sich selbst dann darstellen können, eine Homepage haben und so weiter. Genau, das ist quasi dann für eine Setcard, läuft über so eine Agentur. Die haben dann ihren Text da drin und ich fahre dann zu den Frauen zum Beispiel nach Hause oder in die Bordelle und fotografiere sie dann auch vor Ort. Jetzt höre ich gerade Agatha. Ich bin jetzt aufgeregt. Wir haben irgendein schweinisches Foto, was du gemacht hast. Bin ich mal gespannt. Ah, naja gut, das geht ja noch. Jetzt schnellt natürlich die Quote im Fernsehen nach oben. Und die Radiohörer ärgern sich, dass sie das nicht sehen können. Aber ich erzähle es euch. Wir sehen einen sehr knackigen Frauenpo. Jetzt sehen wir nicht mehr. Der Frauenpo ist weg. Wir sehen irgendwas auf Twitter. Ja, da ist der Frauenpo wieder. Also einen sehr knackigen Frauenpo. Diese Frau hat ein, wie nennt man diese Hosen-Effekte? Negligé. Ein rotes Negligé an und streckt uns ihrem Po entgegen. Korrekt. Ja. Fotografierst du auch Männer? Auch, ja. Ja, haben wir da auch ein Foto? Hätte ich auch noch Spaß dran jetzt. Die sind da aber meistens nur oberkörperfrei dann auf Facebook, weil man darf ja einige Sachen auch nicht zeigen. Ach so. Naja, so einen knackigen Männerhintern kann man auch zeigen, oder? Ja, da weiß ich nicht, ob ich da gerade einen am Start habe, der mir das erlaubt hat zu veröffentlichen. Die sind dann ein bisschen schüchterner als die Frauen. Meine Regie sagt, so schnell sind wir nicht. Also ein Männerfoto haben wir leider nicht, haben wir leider nicht da. Nochmal zurück zu den Frauen. Es gibt also auch Frauen, die dann ihren Männern eine Freude machen wollen und ihnen irgendwie zu Weihnachten einen schicken Erotikkalender. Korrekt, ja. Ja. Was kostet das denn bei dir, wenn man, also zum Beispiel mal so bleiben wir bei dem Beispiel Erotikkalender, 12 geile Fotos oder schöne Fotos, erotische Fotos anfertigen lässt, was kostet das? Also erstmal sind es 100 € die Stunde, egal ob im Studio oder bei den Leuten vor Ort. Wenn das so ein Kalender, kann man schon so mit 2-3 Stunden rechnen. Mhm. Hinzu kommt dann, also die Bildbearbeitung, die Retusche ist mit dabei. Mhm. Und dann können die anhand eines Katalogs eben sich die Bilder aussuchen, die sie haben möchten. Und je nach Kalendergröße wird dann halt pro Bild nochmal berechnet und für das Setzen. Ich hatte gerade eine Störung auf dem Kopfhörer. Hast du einen Preis genannt, was es kostet? Genau, also 100 € die Stunde, okay, allein für die Aufnahme und dann nochmal pro Bild. Das ist dann auch von der Größe abhängig und der Qualität, ob das jetzt eben Hochglanz ist, ob wie dick das ist. Und es gibt halt ganz viele verschiedene Sachen auch, die man machen kann. Bist du denn gut im Geschäft? Ich kann mich nicht beklagen. Also dafür, dass es jetzt das zweite Jahr erst ist, denke ich, dass es ganz gut läuft. Ich muss mir jetzt nicht großartig Sorgen machen. Ja, das hört sich gut an, wenn man in dem Alter schon so als Fotograf so selbstständig ist, dass man gut davon leben kann. Nur ist Erotik ja in der Regel immer programmiert bei uns mit Jugend, Attraktivität und Schönheit. Wenn jetzt ein älterer Mensch zu dir kommt, sagen wir mal ruhig Ende 60, und sagt, ich möchte erotische Aufnahmen von mir machen, lässt du dich darauf ein? Habe ich schon öfter gemacht, ja. Ah, hast du öfter gemacht. Denn Erotik ist vor allen Dingen eine Sache der Ausstrahlung. Es ist nicht unbedingt eine Sache des Zustands der Haut. Und mit den richtigen Dessous, dem richtigen Licht, Blickwinkel und vor allem dem Blick wenn man es schafft, bei den Menschen diesen ganz besonderen Blick des Selbstbewusstseins hervorzurufen, dann entstehen auch fantastische, wirkungsvolle Bilder und das ist dann nicht abhängig vom Alter. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn du mit den Leuten arbeitest, die sind dann fast nackt oder vielleicht sogar ganz nackt unter Umständen, wie, und das ist ja eine künstliche Situation, wenn man fotografiert wird, man fühlt sich auch unwohl, wenn man da nackig irgendwie sitzt, wie gelingt dir das dann, so eine authentische Atmosphäre oder Stimmung hinzubekommen? Vor allen Dingen mit Verständnis und Empathie. Ich setze mich nicht über die Leute oder so, sondern es ist, wie gesagt, eine freundschaftliche Atmosphäre. Ich duze die Menschen am Set immer. Mhm. Ich rede vorher und währenddessen mit denen. Ich erfahre viel über die Menschen und ich spreche denen auch zu. Ich sehe sofort, was an denen das Schöne an ihnen ist und wir reden darüber. Ich lenke sie in eine positive Richtung. Ich baue ihnen eine Welt auf quasi. Sage ihnen, stell dir vor, du bist da und da und du machst es für den und den, damit sie einfach auf andere Gedanken kommen. Und ich sage denen auch, dass ich selbst das vollkommen nachvollziehen kann, wenn sie sich gerade seltsam fühlen, weil da diese riesigen Scheinwerfer auf einen scheinen. Es ist eine seltsame Situation. Ich glaube, das ist eine ganz große Kunst, wenn man als Fotograf oder als Fotografin das beherrscht, dass man einen Menschen in so eine Stimmung bringen kann. Und dass man nicht einfach nur da sitzt und abdrückt. Ich denke, das unterscheidet eben auch gute Fotos von absolut schlechten Fotos. Absolut, das glaube ich auch, ja. Nochmal zu den Fotos mit älteren Menschen, erotische Fotos mit älteren Menschen. Wirst du da schon mal gebeten dann von den Leuten, dass du irgendwas wegretuschierst, eine Falte? Ja, sicher. Das schon. Natürlich. Machst du das dann auch? Ja. Ich finde, zum einen sollten wir die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Und das ist nun mal Photoshop, es ist eine Möglichkeit. Mhm. Und zum anderen, wenn sich der menschliche Körper bewegt, fallen einige Dinge nicht so sehr auf, weil die Bewegung einfach sehr, sehr viel an sich reißt. Mhm. Und an einem Foto fehlt diese Bewegung. Da muss ich einfach diese Emotionen, diese Geschichte und das Augenmerk anders eben auf die Augen zum Beispiel lenken. Weil sonst, wenn ich dich ansehe, zwinker ich, dadurch meine Augen bewegen sich, du fixierst dich da drauf. Aber bei einem Foto fixiert man sich halt eben auf diese statischen Fettpölsterchen und die müssen dann einfach nicht sein. Mit wem kann man leichter arbeiten? Mit Frauen oder mit Männern? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich würde Männer und Frauen da eigentlich überhaupt nicht gerne unterscheiden, muss ich ehrlich sagen. Beide haben eine Typfrage. Beide haben Ängste und beide möchten nicht dick aussehen oder nicht alt aussehen. Mhm. Also die Eitelkeit ist dann immer schon da. Man möchte nicht dick aussehen, man möchte nicht alt aussehen. Wobei das ja eigentlich schade ist, dass man nicht sagt, ich sehe alt aus und das ist eben so und das ist auch Natur und ich möchte auch, dass das gezeigt wird. Das gibt's natürlich auch. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass eben die älteren Damen, die zu mir kommen und sich erotisch fotografieren lassen, auch sagen, du, mach da ein bisschen was, aber ich stehe zu meinen Falten. Ich finde das toll, wie ich aussehe. Das ist okay. Genauso gibt es halt üppigere Frauen, die sagen, komm, mach nur ein bisschen, vielleicht die Orangenhaut weg, aber ansonsten, ich bin so. Ja, und ich stehe dazu. Ja, ja, super. Bist du schon mal bei so einem Shooting, wenn du Männer fotografiert hast, angebaggert worden von denen? Ich werde meistens, bevor es überhaupt zum Shooting kommt, angebaggert und da blocke ich dann schon ab. Also ich kriege sehr viele Anfragen über Facebook, ob ich dann auch Hand anlege und all so ein Blödsinn. Und dann sage ich auch direkt, pass mal auf, ich mache das nicht, um mich irgendwie daran aufzugeilen an den Fotos, sondern es ist für mich eine Form von Kunst, eine Form auch, um Menschen glücklich zu machen und nicht um, Menschen Honig ums Maul zu schmieren. Es ist nicht eine Form der Prostitution, die du da betreibst, sondern es ist ein ganz künstlerisch handwerklicher Job, den du da anbietest. Genau so sehe ich das, ja. Ja, Agatha, dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin und herzlichen Dank. Gute Fotos und dass die Models alle mit dir zufrieden sind. Dankeschön, das hoffe ich auch. Alles Gute, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. So, wir haben 1.38 Uhr, ihr Lieben, und das ist heute die Zeit für die Domian Postbox. Und geschrieben hat Ann-Kathrin. Ann-Kathrin schreibt, hallo Domian, ich fand es unmöglich, dass du neulich die lesbische Anruferin so vehement bedrängt hast, sich vor ihren Eltern zu outen. Sie hatte doch so große Angst davor. Besser wäre es gewesen, ihr zu raten, zu einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel zu gehen, damit sie dort in der Gemeinschaft anderer Strategien einübt, wie sie sich zu ihrer Sexualität bekennen kann. Ach, liebe Ann-Kathrin, nicht immer und überall Selbsthilfegruppen. Ich finde, gerade bei dieser Thematik, das sollte man schon selbst machen und man sollte das relativ schnell selbst machen, weil es immer der richtige Schritt ist und weil es immer gut ist. Und die Leute, die es gemacht haben, fühlen sich hinterher immer richtig und gut aufgehoben in ihrem neuen Leben. Dann gibt es Post von von Helga, die mich sehr gefreut hat. Sehr gefreut, muss ich sagen. Helga schreibt, lieber Jürgen Domian, ich bin 80 Jahre alt und seit 20 Jahren höre und sehe ich Ihre Sendung. Das ist eine lange Zeit und ich möchte mich bei Ihnen für so vieles bedanken. Ich bin ein freierer Mensch durch Sie geworden. Erst im Alter und durch Ihre Sendung habe ich meine Sexualität gefunden und konnte sie dann auch noch ein paar Jahre ausüben und ausleben. Ich kann heute auch besser mit Trauer umgehen und mein Blick auf das Leben ist ein schönerer geworden, denn ich habe in den letzten 20 Jahren gelernt, mehr zu vergeben und dankbar zu sein für mein jetziges Leben. Wenn Sie Ende nächsten Jahres gehen, seien Sie sich des Dankes vieler, vieler Menschen gewiss. Mir jedenfalls haben Sie mein Älterwerden erleichtert und ich bin versöhnt mit dem Gedanken, wahrscheinlich nicht mehr so lange leben zu dürfen. Ihre Helga aus Norddeutschland. Ich danke vielmals für diese tolle Rückmeldung. Da schreibt Maria, hey Domian, ich kann nicht verstehen, dass du dem Mann, der in seine Schwester verliebt war, nicht mehr den Kopf gewaschen hast. Ich finde so etwas ekelhaft und völlig unnatürlich. Liebe Maria, grundsätzlich haben wir schon öfters über dieses Thema hier in der Sendung gesprochen und ich will da gar nicht moralisieren. In diesem Fall, den wir vor kurzem hatten, hat mich das auch sehr irritiert, weil der Anrufer schon über 50 war und sich plötzlich in seine Schwester verliebt. Das hat mich ja auch sehr irritiert. Aber wenn es denn nun wirklich die Liebe ist und es ehrlich gemeint ist, dann finde ich, steht es mir nicht zu, da ein moralisches Urteil zu fällen. So, dann Philipp. Fragen an den Moderator von Philipp. Hi Domian. Würde mich freuen, wenn du mir ein paar Fragen kurz beantworten könntest. Erste Frage, bist du eigentlich für oder gegen einen Grexit? Eindeutig bin ich für einen Grexit und schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich bin es mittlerweile sehr, sehr müde, jeden Abend in jeder Talkshow und in jeder Sendung nur immer dieses Thema zu hören. Und damit, ja, versorgt zu werden im Fernsehen und im Radio. Zweite Frage. Könntest du dir vorstellen, zu Hause einen SM-Sklaven zu halten? Das ist ja nur sehr praktisch, einen SM-Sklaven zu haben, der putzt und der bügelt und der putzt die Fenster und wäscht und so. Aber ich glaube, ich käme mir dabei ziemlich doof vor. Und nein, also eindeutig nein. Was liest du gerade? Ich lese gerade Richard Ford, Kanada. Sehr schönes Buch, habe ich gerade angefangen und nimm es dann auch mit in den Urlaub. Und die letzte Frage, wenn du mit einer Zeitmaschine irgendwo hinreisen könntest, wohin wäre das? Das ist wirklich eine tolle Frage, über die ich auch schon immer wieder mal nachgedacht habe. Ich würde zunächst ins Jahr Null reisen. Ich möchte mal diesen Jesus Christus kennenlernen, was das für ein Typ war, dass der so eine machtvolle Entwicklung in Gang gesetzt hat, die jetzt über 2000 Jahre hält. Und ich würde auch gerne die Römerzeit mal erleben. Das ist das eine. Und zum anderen würde ich gerne in das Jahr 3015 reisen. Das ist so unermesslich weit weg, 1000 Jahre weiter. Gibt es dann die Menschen noch? Wie leben die Menschen? Was ist dann überhaupt hier mit uns los? Also, 2000 Jahre zurück und 1000 Jahre zuvor. Ende der Postecke für heute. Und wir machen weiter mit der Sendung um 1.43 Uhr mit Marco. Und Marco ist 40 Jahre. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Marco. 41 Jahre. 41 Jahre, okay. 41 Jahre. Ich will mit dir darüber reden. Ich habe in einem Jahr 50 Kilo abgenommen. Wow. Kompliment. Und Dankeschön. Von was auf was? Von 150 auf 100 Kilo. Wie hast du es geschafft? Jetzt werden viele hinhören. Ja, das hoffe ich. Darum rufe ich auch an, um genau das zu erzählen. Ich will nicht in Helmers Kerbe schlagen, aber es hat natürlich, es waren zwei Sachen für mich, Entscheidung und Disziplin. Ich bin auch ausgebildeter Supervisor und in meiner Ausbildung habe ich mir gedacht, ich kann nie ein guter Berater sein, wenn ich dieses Thema nicht löse. Ja. Es ist das Thema meines Lebens. Seit 20 Jahren Verhaltenstherapie, Kliniken, Diäten, alles Mögliche und alles ist gescheitert, Hypnose, ich war immer beweglich, ich habe alles gemacht und trotzdem stand ich dann bei den 150 Kilo und dachte mir, jetzt will ich es schaffen und es muss ganz simpel sein. Du hast dich, also ich halte es fest, du hast dich 20 Jahre damit rumgeschlagen. Kasteit, also ich habe 20 Jahre eigentlich Diät gemacht, wie die Vielesser immer so sich fühlen. Nicht? Man denkt, eigentlich genieße ich nicht, das ist alles viel zu wenig, was ich esse. Mhm. Und trotzdem hat man immer ein schlechtes Gewissen und spürt ja schon, dass irgendwie 20 Moncherie doch 19 zu viel sind oder sowas. Sowas kam vor, dass du 20 Moncherie gegessen hast. Wenn ich mir so eine große Packung gekauft habe, durchaus. Also Essen war für mich immer das, womit ich mich belohnt habe, mhm. getröstet habe, beruhigt habe. Der Klassiker. Ja, der Klassiker. Mhm. Wenn es anstrengend war, so ein schönes Florida-Eis, mhm. ein Liter, also alles. Mhm. Und mir trotzdem immer eingeredet, ich fahre ja super viel Fahrrad, 24 Kilometer am Tag, das ist mhm. alles nicht so schlimm und ich bin noch gesund. Mhm. Und dann muss ich vielleicht wirklich dazu sagen, ich habe immer gesagt, für mich, wenn mir mal ein Arzt sagt, es wird riskant, dann passiert was. Und es hat jetzt ein Arzt was gesagt? Vor anderthalb Jahren hatte ich eine Gefäßuntersuchung der Halsschlagadern. Mhm. Und bei der kam raus, dass es einen Beginn der Verdickung gibt der Arterienwände. Oh. Das ist eine Vorstufe von Arterienverkalkung. Sehr schlimm, da droht Schlaganfall, Gehirnschlag genau. oder in der Und dann hat meine Ärztin zu mir gesagt, und dafür bin ich ihr sehr dankbar, dass sie das so klipp und klar gesagt hat, wenn Sie so weitermachen, dann reden wir in 10 Jahren davon, wie wir Sie behandeln und Sie nehmen ab jetzt einen Blutverdünner. Und dann habe ich sie gefragt, was muss ich tun? Sie sagt, ganz radikal abnehmen. Und dann meinte ich, gut, dann nehme ich im nächsten Jahr 50 Kilo ab. So, wie hast du es geschafft? Ich habe mir vorgenommen, ich hungere nicht, mhm. ich mache nichts Ungesundes, mhm. ich streiche alle Fette und Zucker. Also wirklich alle, Margarine, Olivenöl, ja. alles. Auch die pflanzlichen Fette? Auch die Pflanzen, alle Fette. Zucker und ganz Fette einfach. Weg. Ja. Zucker und Fette weg. Obst und Gemüse sind erlaubt. Also Fruchtzucker Fisch. Ist erlaubt? Ja, mhm. Aber keine Säfte. Nur Obst wirklich, was du richtig essen musst. Nichts, was du trinken kannst. Ja. Fisch ist erlaubt, mhm. sonst nichts Tierisches, auch keine Milch. Auch kein Fleisch? Auch kein Fleisch. Auch kein ganz mageres Grillfleisch? Nein, warum? Nix, nur Fisch. Weil da auch noch ein bisschen Fett drin sein könnte. Nee, ich habe mich so ein bisschen belesen und ich fand so diese Steinzeiternährung, irgendwie fand ich das ganz sinnvoll für den mhm. Körper. Das, okay. Aber die haben doch auch für Fleisch gegessen, oder nicht? Ja klar. Die haben auch Fleisch gegessen, da kann man noch ein bisschen tiefer einsteigen, nach meiner Blutgruppe, egal. Ich habe mich für die entschieden, okay, die mehr gut. und mehr gelebt haben und für Fisch, also. Ja. Und ich habe mir gesagt, gut, es soll ja auch gut aussehen danach. Ich muss 3-mal die Woche zum Sport gehen, zum mhm. Personal Trainer. Damit es nicht alles hängt? Richtig. Ja. Und ich fahre ab jetzt jede Strecke mit dem Fahrrad. Nicht mehr nur meine 24 Kilometer, sondern jede. Auch bei Regen? Ich sage dir, im Berliner Winter 60 Kilometer, oh. ein Horror. Ja, das ist ein Horror. Manchmal abends gedacht, ich lasse mich jetzt einfach unter meinem Regencape fallen und schlafe die Nacht und fahre erst morgens. Ich finde Fahrradfahren in Berlin sowieso Horror. Es ist ein Horror. Mhm. Gut, ich habe eine schöne Strecke zur Arbeit, aber das ging nun weit über die Arbeit hinaus. Mhm. Ich musste auch sagen, das war das Erste, als ich meinem Ziel dicht entgegenkam, was ich gecancelt habe. Es war dann so, dass ich am Anfang, und das war auch ein Vorsatz, ich nehme pro Woche 1 Kilo ab, sonst kommt es ja nicht hin. 52 Wochen hat das Jahr. Und das hat tatsächlich sofort geklappt? Das hat am Anfang sofort geklappt. Ich war nach 3 Monaten bei meiner Ärztin, 15 Kilo abgenommen, Blutwerte perfekt, die Praxis mhm. tobte. Das war eine irre Motivation. Und das ging so 4 Monate. Ja. Und dann merkte ich, okay, es hakt, absolut. Was heißt das und dann hakt? Ich nahm auf einmal nicht mehr 1 Kilo die Woche ab. Ach so, ich verstehe. Hm. Und musste nachlegen und habe dann noch mehr gestrichen. Ich hatte vorher immer so ein bisschen Eiweißbrötchen oder so zum Salat gegessen. Mhm. Die sind auch gefallen. Mhm. Und das sagte schon immer mein Personal Trainer, du musst jetzt noch joggen. Und mhm. ich hatte am Anfang immer gesagt, ich gehe nicht noch joggen, ihr mhm. könnt mich mal. Mhm. Aber es war dann so, ich fand mich dann joggend wieder. Und das ist ja etwas, was du dann durchaus wirklich steigern kannst. Und der Personal mhm. Trainer hat mich immer getriezt und meinte, nein, du musst immer bei Puls 130 rennen und so weiter. Mhm. Übrigens genauso horrormäßig wie Fahrrad im Winter ist Joggen im Dunkeln und im Regen. Ja. Aber ja. das war immer, ich hatte dir ja eingangs gesagt, Entscheidung und Disziplin. Ich habe immer wieder, wenn ich schwach war, gesagt, du hast dich für was entschieden. Und jetzt die Disziplin, du willst nächste Woche wieder 1 Kilo sehen. Gab es zwischendurch einen Rückfall? Hast du Moncherie gegessen? Du. Oder leckere Lindpralinen? Nein. Moncherie habe ich einmal, das war wirklich eine lustige Geschichte, da war ich noch nicht ganz am Ziel, da schenkte mir jemand eine Kiste Moncherie und ich wollte die über meinen Weg zu meiner Nachbarin bringen und habe auf dem Weg die Kiste aufgerissen und mir zwei Moncherie in den Mund gestopft und ihr die dann in den Briefkasten geworfen und noch einen Zettel rangemacht. Die zwei musste ich klauen. Aber das, solche Rückfälle gab es nicht. Die Rückfälle waren nur, dass ich mal zwei Wochen im Verzug war oder so. Mhm. Toll. Und? Dann wurde es natürlich immer härter. Also irgendwann hatte ich ein Gewicht erreicht, wo mein Körper eigentlich gesagt hat, so damit kommst du aus. Und ich hatte ja eingangs auch gesagt, ich hatte mir vorgenommen, nie zu hungern. Das sollte nicht ungemütlich werden. Mhm. Und so eine Menge von Salat kannst du dann irgendwann auch nicht mehr verzehren. Mhm. Also es ist, muss man sagen, und das ist dann mit der Disziplin und nicht nur, dass man es sich suggerieren kann und dann klappt es. Mhm. Man muss wirklich richtig tapfer sein. Und ja, man muss darüber... Absolut, das ist ja, das sage ich ja auch hier oft bei vielen Fällen. Es ist immer eine Frage der eigenen, der Entscheidung. Man muss sich dafür entscheiden, klar entscheiden, und dann muss man mit Disziplin einfach da durchgehen. Und da kann man ganz viel schaffen. Eine Frage noch zu deinem Körper. Hast du es durch dieses Training, hast du es geschafft, dass nichts runterhängt? Also sagen wir mal so, wenn ich Bauchübungen mache, wo der Bauch von der Schwerkraft angezogen wird, dann würde ich mich nicht von Agatha fotografieren lassen. Aber wenn ich so Übungen mache vorm Spiegel, oder das ist auch immer, was mir rückgemeldet wird, wieso hängt denn bei dir nichts bei der Gewichtsabnahme? Also, sieht schon ganz gut aus. Ich hab's geschafft. Ja. Ja. Wohin soll es noch gehen? Ich will 95 wiegen, damit ich eine Karenz habe. Ich möchte immer gerne ein bisschen mal auch Moncherie essen und so. Dann wünschen wir dir von Herzen, dass du es schaffst, und große Gratulation, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du den durchgehalten hast. Und ich kann wirklich nur jedem raten, gerade den Überessern, wagt euch zu der Entscheidung, habt den Mut. Mhm. Es wird traurig, man wird dünnhäutig, man muss ganz viel aufarbeiten. Aber man hat ein irres Erfolgserlebnis hinterher. Und das will ich dir noch sagen, ich hatte ja meine Referenzuntersuchung jetzt gestern von den Arterienwänden und die sind wieder dünner geworden und eine bessere Perfekt. Message gibt's doch nicht. Also du kannst alles drehen mit Entscheidung und Disziplin. Auf das es so bleibt, alles Gute wünsche ich dir und danke für deinen Anruf, Marco. Einen wunderschönen Sommer für dich. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Michael. Stimmt das? Ja, wenn ich das bin, dann bin ich das. Wenn du Michael bist, dann bist du. Ja, wie alt bist du, Michael? Ich bin 52. Ja. Und was geht's bei dir, Michael? Ja, es ist ein bisschen so, vielleicht für manche ungewohnt. Also ich habe das an mir so beobachtet, dass ich so, ich sag mal, etwas ja ruhig zu versaut geworden bin in meinem Leben. Mitunter habe ich mich daran gewöhnt. Das ist auch vielleicht eine Sache, die allgegenwärtig heutzutage so vielleicht sogar der Norm entspricht. Keine Ahnung, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Also es handelt sich um Anilingus. Das ist so ein Fetisch von mir. Rimming wird auch genannt, steht auf Wikipedia. Da sieht man eine Zeichnung von zwei Lesben, die das praktizieren. Ich finde es super. Können wir es mal übersetzen, was es ist? Ja, um kurz zu sagen, Arschloch lecken. Ah, okay. Oh, jetzt kann man das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Nein! Aber dann weiß jeder, genau. Dann weiß jeder, um was es geht. Wir streichen es schnell wieder raus, weil wir wissen jetzt, um was es geht. Und sowas magst du gerne? Es ist feminin ausgerichtet bei mir. Ich bin hetero ja. Und ich habe es mit meiner ersten Freundin, die ich hatte, ich habe mich mit 30 das erste Mal geküsst, irgendwann mal herausgefunden. Wir hatten eine Videokassette gesehen von es war so ein Sänger, Fabian gibt es glaube ich nicht mehr, als Chuck Berry, und der hatte seine Leute gefilmt, heimlich auf Toilette, Gäste, Partygäste. Und es war eine Videokassette und wir kamen dann, hatten das erste Mal Nahverkehr und letztendlich, nach und nach habe ich dazu gefunden. Und im Moment in einer festen Beziehung? Ich hatte in meinem Leben zweimal anderthalb Jahre eine Freundin. Es war auch mehr, aber dann immer locker. Also im Moment nicht. Im Moment bist du nicht in einer festen Beziehung. Lange nicht. Lange nicht. Seit 2007. Findest du denn immer Frauen, die das auch mögen? Das ist der Punkt. Ein Freund von mir aus Berlin sagte, du kannst doch nicht, das ist schwierig und so. Und aber ich hatte mal im Urlaub eine Bekanntschaft, da hatte ich sofort, als wir oben waren auf dem Bett, sofort damit angefangen. Und sie waren natürlich vielleicht ein bisschen perplex, das ist ungewohnt. Es ist aber so, dass ich denke, ja, es ist relativ natürlich im Tierreich, auf jeder Wiese sieht man es bei den Hunden, dass geschnuppert wird. Dass, mit großem Spaß machen die das. Genau. Hast du denn auch schon mal das erlebt, dass Frauen dich zurückgewiesen haben, weil sie sagten, das möchte ich nicht? Ja, das, eine fand es mal komisch, da habe ich so gemerkt, das hat stattgefunden, es war auch jetzt nicht zurückgewiesen in dem Sinne, aber als sie mir dann letztendlich die Ohrenmuschel ausgelegt hat, hätte ich mich doch auch genauso gut wundern können, darüber wundern können. Also es gibt Merkwürdigkeiten und Eigentümlichkeiten, der eine hat dies, der andere das, dass das Ohr ist, ne, oder so. Ja, nun kann ich mir vorstellen, wenn du so drauf bist, dass du auch noch auf andere, dass man vielleicht ein bisschen pervers nennt, steht. Ist das so? Wir können da weitermachen, richtig. Wenn es in die Richtung geht, dass ich dann beispielsweise drück es vornehm aus. Im Gebüsch vielleicht mal, wenn die im Gebüsch waren und haben Pipi gemacht und ich denke, oder es waren ein paar Partymädchen nachts unterwegs und sie hatten sich irgendwo verdrückt und ich bin dann hinter da gewesen und habe auf einer Bauplane, auf so einer weiß-roten Baufolie ein paar Tropfen gefunden und ich wusste, es ist ganz frisch und ich habe dran geleckt und ich habe sogar mitgenommen, die Folie und das solche Sachen. Moment, halt. Das muss erstmal. Da machen Frauen irgendwo draußen ein bisschen Pipi, vielleicht sogar auf eine extra Folie oder so. Wildfremde Frauen. So, die gehen dann weg und dann kommst du dahin und... Ich weiß, genau so ist das. Leckst es geht auf. Auch noch weiter. Halt, stimmt, ist es so? Und du leckst es dann auf? Ganz präzise, genau. Ach, bist du krass. Ja, ich bin krass. Und aber deshalb ist da musst du dir doch schon megamäßig irgendwelche Krankheiten geholt haben. Das ist jetzt nicht die Alltäglichkeit. Das kam mal vor, es sind Stielblüten. Es war auch so, dass ich mal ich bin auch mal, das war jetzt Pipi und der Rest, das waren wir mit einer festen Freundin. Wir waren aus der Disco draußen, sie wollte Sex und wir waren im Büsch, das hat irgendwelche derartigen Formen angenommen. Am Ende bin ich mit ein bisschen, im verschmutzten Gesicht durch den Wiener Waldgang, um auf Toilette mein Gesicht zu waschen. Und wenn es die Gäste geahnt hätten, was es wirklich war. Was war's denn? Weiß nicht, ob es einer wahrgenommen hat, natürlich Kacke. Ne? Aber es hat solche Formen dann auch angenommen. Und Sodom und Gomorra. Es hat ich habe meine Freundin, das war das erste Mal, der ersten Freundin gesagt, sie musste nachts irgendwo aus dem Bett und ich habe gesagt, komm, lass es so, wie es ist, ich möchte dich dann so lecken. Und dann haben wir das gemacht und seitdem habe ich gemerkt, es ist nicht so schlimm, es schmeckt seifenartig. So entlässt du uns jetzt in unsere Sommerpause. Wir sind jetzt traumatisiert, die nächsten... Ja, ich habe... Zimt ist ein wundervoller Geruch, der mich daran erinnert. Es gibt Sträucher, die danach riechen. Es ist wundervoll. Ist ja gut. So, jetzt hast du vorhin die Andeutung gemacht, du sprichst so schnell, dass ich manchmal gar nicht so gut folgen kann, dass du, als du ein jüngerer Mann warst, eher der Verklemmte warst? Ich war super scheu. Ich habe das F-Wort nicht benutzt. Ich habe das ich war ein blumiger Mensch, der von Blümchen und Bienchen geträumt hat. Ich bin das auch irgendwo immer noch, sonst hätte ich ja alles, was ich brauche. Ich gehe nicht in Chats oder irgendwie, ich gucke keine Pornos, weil ich weiß, danach wird man süchtig nach. Und ich fange damit gar nicht erst an, aber ich habe diese Seite, ich habe diese Untiefen. Wie erklärst du dir, dass du noch nie längere Beziehungen hattest? Ich hatte zwar mal 1,5 Jahre, aber ich bin generell vielleicht zu kreativ auch und ich bin schwierig, aber vielleicht soll es so sein. Ich halte es fast schon für einen Fluch, dass es so ist, weil ich... Ich rauche auch nicht und trinke nicht und ich gehe viel in den Disco, aber trinke ich dann eine Fanta oder sowas. Oder es war mal so. Und ich bin nicht zu extrem, mein Stoffwechsel oder meine Körperchemie ist eine andere. Okay, der Stoffwechsel erklärt. Mann, du redest ja wie ein Wasserfall, das ist ja Wahnsinn. Also der Stoffwechsel kann ja nur auch nicht schuld daran sein, dass du nicht eine lange Liebe bisher hattest. Ich bin auch noch zuversichtlich. Ja, also ich auch. Bin noch zuversichtlich. Ich meine, du bist ja noch glauben. Im knabenhaften Alter von 52, da kann noch also viel... Charlie Chaplin hat mit 54 geheiratet. Ja, siehst du. Das waren die Frau und der hatte 8 Kinder dann noch. Ne? Das ist ja, da steht die Welt dir doch offen. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was Versautes zum Schluss gehabt, aber muss auch mal sein. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Offenheit. Es handelt sich von Blumen und Bienen, sagen wir es so. So war es, genau. Von der Natur. Ne? Genau. Im sommerlichen Sinne. Genau, so war es. Lieber Michael, alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Benjamin Fließ. Jetzt gehen wir in die Sommerpause. Die erste Sendung ist wieder am 31.08., obwohl ich mich hier sehr auf die Sommerpause freue. Um ein bisschen auszuspannen, freue ich mich aber auch sehr, sehr wieder dann am 31.08. hier bei euch zu sein und mit euch die Nächte zu verbringen. Das ist in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der 31. ist ein Montag. Ich wünsche euch, was immer ihr auch tut, einen guten, einen schönen, einen ruhigen Sommer. Alles Gute und freue mich dann auf ein Wiedersehen und ein Wiederhören am 31.08. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye und ciao.